Angeborener Schutz, erlernter Auslöser. Wir können anderen den Ekel am Gesicht ablesen. Rümpft jemand die Nase, zieht die Nasenlippenfurchen hoch und verschließt dabei den Mund, teilt der anderen so mit, dass etwas nicht ganz koscher ist. Ekel hat also auch eine kommunikative Funktion, was man schon daran erkennt, dass der Ausdruck von Ekel ansteckend ist. Psychologen gehen davon aus, dass ansteckende Verhaltensweisen wie beispielsweise Lachen oder Gähnen eine adaptive Funktion in der Gruppe gehabt haben. Bei Ekel ist das naheliegend. Wenn der Urmensch sich vor dem verwesten Tierkadaver geekelt hat, haben sich die anderen auch nicht an das faule Fleisch gewagt. So hat Ekel die gesamte Gruppe vor Keimen geschützt. Bis heute tragen wir diesen Schutzmechanismus in uns. Allein das Geräusch des Erbrechens beispielsweise kann einen Brechreiz auslösen. Wer schon einmal eine turbulente Flugzeuglandung erlebt hat, weiß, wovon die Rede ist. Viele Säugetiere und sogar einige Insekten haben Verhaltensweisen entwickelt, um Schadstoffe zu vermeiden. Doch nur beim Mensch übernimmt Ekel diese Funktion. Ekel ist also im Gegensatz zu Angst und Aggression eine allzu menschliche Emotion. Ekel ist angeboren, seine Auslöser müssen aber erlernt werden. Diese paradox klingende Erkenntnis erklärt, warum Freud und andere Gelehrte Ekel für ein kulturell erworbenes Gefühl hielten. Auf den ersten Blick ist das auch plausibel. Kleinkinder beispielsweise spielen fröhlich mit ihren Exkrementen und ekeln sich nicht davor. Auch grob vernachlässigte Menschen, die ohne Erziehung aufgewachsen sind, ekeln sich vor nichts. Erst im Alter von 3 Jahren, nachdem das Toilettentraining schon begonnen hat, entwickeln Kinder in der Interaktion mit Erwachsenen eine Sensibilität für Verunreinigung. Diese Fähigkeit ist gedanklich anspruchsvoll, denn Kinder müssen lernen, dass unsichtbare Schadstoffe existieren.